Erster Salomo war König über viele Länder. Diese Länder gaben ihm Geschenke. Sie dienten Salomo sein ganzes Leben lang. Zweiter Salomo brauchte jeden Tag viel Essen. Er brauchte 30 Koa feines Mehl. Er brauchte auch 60 Koa normales Mehl. Dritter, er brauchte 10 fette Rinder. Er brauchte 20 Rinder von der Weide. Auch 100 Schafe waren dabei. Dazu kamen Hirsche und Vögel. Vierter Salomo hatte Macht über das Land. Es war von Tifsa bis Gaza. Er hatte Frieden überall. Fünfter, die Menschen in Juda und Israel lebten sicher. Jeder wohnte unter seinem Baum. Das war von Dan bis Beerseba. Es war so, solange Salomo lebte. Sechster Salomo hatte 40.000 Pferde für seine Wagen. Er hatte auch 12.000 Pferde zum Reiten. Siebter Beamte kümmerten sich um König Salomo. Sie kümmerten sich auch um seine Gäste. Jeder Beamte war einen Monat dran. Sie sorgten für alles. Achter, sie brachten Gerste und Stroh für die Pferde. Sie brachten es dorthin, wo Salomo war. Jeder tat es, wie es geplant war. Neunter, Gott gab Salomo viel Weisheit. Er gab ihm auch viel Verstand. Seine Weisheit war wie Sand am Meer. Zehnter, Salomos Weisheit war sehr groß. Sie war größer als die Weisheit im Osten. Sie war auch größer als die Weisheit Ägyptens. Elfter, Salomo war weiser als alle Menschen. Er war weiser als Isen und Heman. Er war auch weiser als Chalkol und Dada. Alle Völker kannten ihn. Zwölfter, Salomo sprach 3000 Sprüche. Er schrieb 1005 Lieder. Dreizehnter, er sprach über Bäume, vom Libanon bis zum Ysop. Er sprach auch über Tiere. Er sprach über Vögel und Fische. Vierzehnte, Menschen aus allen Ländern kamen. Sie wollten Salomos Weisheit hören. Könige der Erde hörten von ihm. Fünfzehnter, König Hiram von Tyros schickte Leute zu Salomo. Er hörte, dass Salomo König war. Hiram war immer ein guter Freund von David. Sechzehnter, Salomo schickte eine Nachricht an Hiram. 17. Du weißt, mein Vater David konnte kein Haus für Gott bauen. Es gab Krieg überall. Gott half David im Krieg. 18. Jetzt hat Gott mir Frieden gegeben. Es gibt keine Feinde mehr. Es gibt keine Probleme mehr. 19. Ich will ein Haus für Gott bauen. Gott sprach zu meinem Vater David. Er sagte, dein Sohn wird das Haus bauen. 20. Bitte lass Zedernholz vom Libanon holen. Meine Arbeiter sollen deinen Arbeitern helfen. Ich bezahle deine Arbeiter, wie du sagst. Nur Sidonier können gut Holz fällen. 21. Hiram hörte Salomos Nachricht. Er freute sich sehr. Er sagte, Gott sei gelobt. Gott gab David einen weisen Sohn. Er ist König über dieses große Volk. 22. Hiram schickte eine Antwort an Salomo. Er sagte, ich habe deine Nachricht gehört. Ich werde dir Zedernholz geben. Ich werde dir auch Zypressenholz geben. 23. Meine Arbeiter bringen das Holz zum Meer. Ich lasse es auf Flöße legen. Wir bringen es dorthin, wo du es willst. Dort kannst du es abholen. Du musst mir auch Essen für mein Haus geben. 24. Hiram gab Salomo Zedernholz. Er gab ihm auch Zypressenholz. Er gab ihm so viel, wie Salomo wollte. 25. Salomo gab Hiram 20.000 Koa Weizen. Das war Essen für Hirams Haus. Er gab ihm auch 20.000 Bat Öl. Salomo gab dies jedes Jahr. 26. Gott gab Salomo Weisheit, wie er es versprach. Hiram und Salomo verstanden sich gut. Sie machten einen Vertrag. 27. König Salomo suchte Arbeiter in Israel. Er fand 30.000 Arbeiter. 28. Er schickte sie zum Libanon. Jeden Monat gingen 10.000 Mann. Sie waren einen Monat dort. Dann waren sie 2 Monate zu Hause. Adoniram war der Chef der Arbeiter. 29. Salomo hatte 70.000 Träger. Er hatte 80.000 Steinhauer im Gebirge. 30. Es gab auch 3.300 Aufseher. Sie leiteten die Arbeiter. 31. Der König befahl, große Steine zu holen. Es waren teure Steine. Sie sollten den Grund für das Haus legen. 32. Salomos und Hirams Arbeiter bearbeiteten die Steine. Sie machten die Steine passend. Sie bereiteten Holz und Steine für den Tempel vor.